Also bei uns spielt man hauptsächlich Fußball. Da ist die Situation gar nicht so anders als hier in Deutschland. Obwohl Mädchen bei uns nicht Fußball spielen. Die machen meist eine andere Sportart, wie zum Beispiel Tennis. Und es gibt bei uns natürlich noch viele andere Möglichkeiten, Freizeitsport zu machen. Zum Beispiel Schwimmen oder Segeln. Aber am weitesten verbreitet ist wohl Fußball. Du hast gefragt, wo man bei uns Sport macht. Also meistens ist der Sport nicht so organisiert wie in Deutschland. Es gibt bei uns nicht so viele Sportvereine. Fußball zum Beispiel wird vor allem auf der Straße gespielt. Und schwimmen kann man im Meer. Aber es gibt Sportkurse zum Beispiel an den Schulen und an der Uni. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, wie das an der Uni funktioniert, weil ich ja in meiner Heimat noch nicht studiert habe. Ich nehme an, dass man sich am Anfang des Semesters für bestimmte Sportkurse anmelden kann. Zum Beispiel für Schwimmen oder Volleyball. Wahrscheinlich kosten diese Kurse nichts extra.